Musik Siegfried Franz, Regie Fritz Schröder-Jahn. Eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1961.